Aus Feuer ward der Geist geschaffen, drum schenk mir süßes Feuer ein. Die Lust der Lieder und der Waffen, die Lust der Liebe schenkt mir ein. Der Trauben süßes Sonnenblut, das Wunder glaubt und Wunder tut. Der Trauben süßes Sonnenblut, das Wunder glaubt und Wunder tut. O Wonnesaft der edlen Reben, o Gegengift für jede Pein, wie matt und wässrig ist das Leben, wie ohne Stern und Sonnenschein. Wenn du der einzig leuchten kann, nicht zündest deine Lichter an. Wenn du der einzig leuchten kann, nicht zündest deine Lichter an. Drum dreimal Ruf und Klang gegeben, ihr frohen Brüder, stoßet an. Im frischen, kühlen Wind im Leben, der Schiff und Segel treiben kann. Ruf ein, trink Wein und Aberwein und trinke aus und schenke rein. Ruf ein, trink Wein und Aberwein und trinke aus und schenke rein.